las cosas de la nada, si no las dejas salir de la nada, no las vas a encontrar, lo sé, pero buscar la nada es lo que me cuesta. Deja de buscar, es muy bonito ver la fule de la nada. ¿Has visto el barco que ligero llega y está lleno de peces? Espera que llegue y entonces podremos ver su cargamento. La niebla también viene de la nada, pero carga mucha agua, y agua es vida, y aire también lleva agua, también aire es vida. Los peces saben lo que es aire, sí que lo saben. Ven, vamos a subir al dique para ver llegar el barco. ¿Has visto cómo canta el viento? Sí, el viento siempre canta cuando llega el barco de la redonda. Es la tierra que navega sobre el mar. ¿Quién cuida de la redonda desde que se le murió el hombre? Dicen que la luna, pero la luna no da hijos, tendrá que ser el sol. El sol es ese pájaro que se deja más bien cuidar. Todos los soles se dejan cuidar. ¿No te diste cuenta? Lo que pasa es que uno no llega más que a estrella fugaz. La redonda está contenta, ese sol también se le morirá, o alguien lo tapará y nos asfixiaremos todos. Eso dicen y más que dirán. ¿Tú crees que la redonda muss es gewesen sein? Jeder Berg schreit es mir entgegen, er war's tot. War der Tanz hinter den Kastanien, auf ihn hat gewartet und über dich gelacht. Sie war dafür bekannt, ihre Beine. Encontrará alguien que la cuide, no, y entonces algún día se morirá, sí, se morirá, y tú, y yo, y todos los demás. Immer wenn ich hierher komme, bin ich davon überzeugt, dass du es warst, der sie liebte. Du, Sprachen von Leben im Todeskampf, ich träume hinter diesen Steinen, ich sie in deinen Armen, dann kam der andere. Wer hat es gewagt, nicht zu ahnen, du seist mein. Wasser rannte um dein Leben zwischen deinen Beinen, in ihr dein Schwanz. Du tot oder halbtot, so hat man es mir gesagt. So muss man sterben, sagte ein anderer ganz laut. Ich musste es hören, ich war nicht deine letzte Beate, bevor du warst. In dieser Nacht, ich habe immer noch diesen Traum, Tod und Wasser, Wasser und Tod. Das ist mein Seiner. Warum flechtet sich mein Haar mit deinem Glied so fest, so fest? Völlige, wahnsinnige Träume bringen mich zur Raserei. Du zerschmetternde Seele, lass mich frei. Ich zerschmettere deine Brust und zerkaue deinen Hals. deine Hände, schmeiß es ins Feuer, das ist wahre Liebelei. Ich zerhacke deine Ohren und belecke deinen Schweiß. Ich bemale meinen Körper mit dem Blut aus deinem Geist. Dornen, Hacken, alles breit. Endlich, endlich, schau doch, Leben, das ist wahre Liebelei. Ach, warum nur? Warum sitze ich im rasenden Wahn, wenn mein Fleisch deiner gedeckt? Bete, Seele, bete, Blut, so oft du kannst. Komm zu mir in meine tolle Henkersmahlzeit. Blau war die Brücke, die uns trennte. Jetzt rot und voll von dein, die Brücke ist rot, die Wiese ist rot, die Bäume sind rot, sogar das Wasser ist rot, du bist tot, es wollte so sein, ich bin jetzt wirklich dein, als ich starb, wurde ich wieder tot, das ist wahr, Liebe ist das Einzige, was Leben und Tod vereint. No es verdad, ángel de amor, desde las tristes almas de amantes de hierbas y tierras lejanas, tengo el alma perdida entre las ramas de tus quehaceres, vacas, dinosaurios de alas y mariposas mamíferas, de azulado día entristecen el bienestar del zapatero que trabaja por la mañana, triste despertar de las mujeres heridas de muerte por el joven de luces en los labios que enternece por las noches y arrasa el alma por las mañanas. ¡Gamberro! De tardes de locura selvática, de calores sin apagar y de aguas llenas de tormentas. Duermes en mis brazos, sí, dejo de dormir en tus brazos, muero, pero dormir en mis brazos es morir, quizás moriría antes de dormir. ¿O tú crees que es mejor morir durmiendo? Dime lo que me quieres decir. Solo quiero decirte que me muero de sueño, de amor en tus brazos, de enfermedad tranquila, de sufrimientos miles, de paz y promesas de muertes que sé que no puedes prometer porque quieres morirte. Por no tener que verte, vivir sin mí, ¿tú crees que yo puedo vivir sin ti? Sí, y me da miedo, pues la existencia me dice que no solo puedes, sino que sería mejor para ti. Desvarías, amada, deja de hablar de aires, deja de hablar de aires, de color naranja si tienes sed. Me lo tienes que decir, tengo sed, sed de ti, pero estoy sufriendo porque sedienta me voy a dormir. Te beso, te beso, te beso, quizás se me quite la sed. ¡Ay, no me beses! ¡No me beses! Pues es tu beso como la arena del desierto para un sediento de amor. ¡No me beses! Que me muero de sed de volverte a besar, amada mía, tu mano acaricio mi cuerpo desnudo diciéndome poco a poco, pero que me estoy de tu caricia, puede despertar mi abelo de tu deseo, despertar mi muero de sed de besar, amada mía, tu mano acaricio mi cuerpo desnudo diciéndome que poco a poco te vas a dormir, tu caricia me despierta, amada. Deseo, deseo de despertar en mí, sufrir. Hör auf mir Geschichten von offenen Schmetterlingen zu erzählen. Ich habe Angst, lass die alten Vasen an dem Hügel. Und nun komm zurück zu mir. Sie sind zu nahe am Grab, die Vasen. Es wird den Blüten nicht schaden. Woran denkst du, wenn du die Vasen siehst? Ich denke an den Fuchs, der gestern tot gefunden worden ist. Er sah aus, als ob er träumen würde. Füchse träumen nicht. Meinst du, rote oder gelbe Gräser sind wichtiger? Wichtiger in der Seele des Grases. Ich habe angefangen, Brot zu essen. Es war gut für mein Herz. Herzen mögen Brot, auch wenn es etwas wolkig ist. Heute ist es nicht wolkig und die Sonne wärmt nicht. Ich habe in der Nähe des Grabes ein Feuer gemacht, damit mein Herz nicht friert. Würdest du es zulassen, dass dein Herz friert? Komm mit in meinen Garten, ich habe die schönsten Rosen, die schönsten Rosen des Landes. Ich habe Angst, mein Gewand könnte zerreißen. Gewänder zerreißen nun mal. Lass die Sonne dein Gewand wieder heilen. Der Schatten kommt näher. Wir sollten unseren Platz wechseln. Du wirst sehen, dass dort hinter den Reben die Sonne bis in den späten Abend noch scheint. Wenn du beide Hände vor dem Gesicht hast und weinst, dann kann die Sonne nicht durch deine Finger die Seele beleuchten. Ich werde mir deine Worte in die Seele schreiben und immer mit offenen Händen weinen. Offene Hände sind sehr gute Kelche des Seins. Wirst du mich an den Hügel führen, der an den deinem Leben hängt, wird dich niemals dort finden. Ich möchte dich dort begraben in lebendiger Erde. Sieh, la estrella de plata que ves bajarse a posarse en tu pecho. La besaría y sentiría la tremenda decisión que tuvo que tomar al bajar para posarse en tu pecho. ¿Tú me amas? ¿Sabes diferenciar la sed vital de hierba? Las hierbas recién nacidas, verdes, verdísimas, más verdes, más verdes, ciegas de amor. Y la sed triste de los árboles hartos de nieves que los ahogan en sus blancuras heladas. Tú me adoras, sabrías reconocer la mirada de cierva asustada de tanto amar que descalza, salta por encima de la eternidad y se lame con paciencia las bunden de miel de sangre. Tú me deseas, písame, písame. Si yo me postrase entre tus pies, sabrías pisarme, sabrías. Tú me ordenas, písame, písame, písame miel, miel, miel. ¡Hey! Bésame, besar miel. Me la como, ven, mira, ven, que quiero rezar. Te arranco las orejas, todas las orejas, miles de orejas, orejas llenas de viejas orejas. Mira, mira la cantidad de orejas tienes. Ven, ven, que quiero que todas tus orejas me oigan. Todas tus miles de orejas me tienen que oír. Todas tus miles de orejas me tienen que oír. A mí, oírme a mí, oírme a mí. Me oyes, soy yo. Me oyes, cuán alto es el monte que escalé. Si mi muerte fuese precio de alta vida, en tan vieja persona nunca fue. Amores ancestrales, ojos verdes, piedras de caminos reales y de sed. Me muero mil veces muerta, mil destinos, rosas de color de carnes que con bravura amé. Hidalgos, caballeros, entre piernas tuve la suerte de mecer, acunando en vida sus penas para en sus muertes perecer. Y me moría mil muertes seguidas y conocía mil personas y mil formas de querer. Tú, ángel, de dudas primeras, de ojos rasgados, de ansiedad sin saber, en una mañana sin sangre tan triste que notamos la sed, descubrí que dejaba de amarte y mi muerte se repitió otra vez. ¡Ay, hombre tan joven y abierto, que los dolores se te ven! Me enseñabas tu mierda y el olor de tus carnes me hizo ceder. Ángel de mañana, cagada de oveja de ayer, mira al cielo conmigo para afrontar el querer. Qué miserable me siento ante la posibilidad de amar. Qué asco me da la mente, que siempre mata para pensar. La vieja de tiempos de muertes me habla de libertad. Mátame un poquito, vieja, no me dejes de matar, que es pronto por la mañana y no quiero resucitar. No quiero ver ojos a mi lado agonizar, pájaro de alas cortas, pájaro de ojo, luz, tráeme la buena nueva de que vive. Y vuelvo, vuelvo a morir en el viento entendiendo la verdad. Nada de lo que suena despierto remedia la mortandad. Ángeles de la mañana, el miedo me hace temblar. Ahora, después de mil muertes, me obligáis a resucitar. ¡Ay! ¡Sacte Armand de Arganza! ¡Ay, man! ¡Mit cosas que contar! ¡A mí no me hagas hablar! ¡Oh! ¡Sacte Beatriz Torrevieja! ¡Ay, nefrau con cosas que callar! ¡A mí déjame hablar! ¡Piensa, Armand, lo que quieras! ¡Piensa si sabes pensar! ¡Te advierto que si me matas, no pararé de hablar! ¡Matarte de matarte! ¡Pues mi destino es matar! Después, di lo que quieras. Los muertos hablan por hablar. No entiendes, Armand, no entiendes. Te olvidas de despertar. ¿Qué queda de ti si matas más que otro hombre que matar? Mato, mato, mato, porque si no te mato antes. A mí tú no me espantes las verdades del amor, que aún sintiendo dolor no hay más placer que el que me mates. Vamos, no digas disparates, que solo quieres convencerme, no sea que tú sola te mates. Yo te mato con razón, porque soy hombre, cojón. I kill you. Don't kill. Don't kill me. I will kill. I will kill. Cuando más leche bebo, más me muero por ti. Vamos, mujer. Lo digo en serio. Dame leche. A mí, mucha leche. Que quiero morir por ti. Quiero morir por ti. A ti, en ti, con ti, de ti, más ti, tu ti, hacia ti, sí. Sí, sí, sí, morir hacia ti, pero no ves que me muero, me estoy muriendo, muriendo, muriendo. Así es morir. Así, así es morir. Amado, amado, amado. Mátame, mátame, mátame, mátame, mátame, mátame, mátame, mátame, mátame. Ein Auge und noch ein Auge, dann wieder das eine Auge und das andere Auge und das Auge und das andere Auge und das andere Auge und das Auge und dann wieder das Auge und das andere Auge und Auge und Auge und Auge. Die wahre Macht des Todes. Erlebt es, denn ihr habt es uns anerzogen. So etwas darfst du nicht sagen, das legt sich sonst fest. Sage irgendetwas, dann sehen wir weiter. Ach, ich suche die Liebe, ich suche die Liebe. Ich weiß, alle suchen die Liebe. Siehst du diesen Weg? Du solltest es bemerken, dass es voller Fußspuren ist. Also alle, die Liebe suchen, sind diesen Weg gegangen. Hast du jemand gesehen, der die Liebe gefunden hat? Nein, ja, dann solltest du einen anderen Weg nehmen. Wer bist du? Der Tod. Death, my dear Beth. Death is a difficult matter I think of during the day when I pray. My child, be mild with me, as I love thee. Death, my dear Beth, closes the in and outcomings of my life. I am safely in the arms of Lady Lifeless. Cut my fingernail in the sky, and you will see me die. It is a part of it, tied to dream with eternity. And you will be dead. But my lord, the mind of clear wisdom belongs to future ways of undermining the spirit of green butterflies. In death, my dear Beth, in death, déjame ver la luna, amado mío, nunca la verás si no sonrío. El camino de tu sonrisa, el camino de tu sonrisa, el camino de tu sonrisa me hace morirme toda. I want to die in you, to die true. Ahora me voy dando cuenta de que no eras lo sublime que yo creía, porque estás muerto. No eras lo bello que yo creía, porque estás muerto. No eras lo fuerte que yo creía, porque estás muerto. No eras lo dulce que yo creía, porque estás muerto. No eras inmortal, porque estás muerto. Ahora podría cortarte un trozo de culo y comerlo frito y con patatas. Amor frito y con patatas. Qué bonito es un entierro con sus caballitos blancos y sus caballitos negros y su cajita de pino con su muertecito dentro. ¡Qué bonitas las mujeres que lloran lo que siempre lloran y sienten lo que siempre sintieron! Los hombres con cara seria para que suene su orgullo. ¡Qué bonito es un entierro con sus caballitos blancos y sus caballitos negros y su cajita de pino y su muertecito dentro! ¡Deja que entre la primavera! ¡Deja que llene mi espina dorsal! Muerte en mis ojos, su beso reflejar. ¡Ay, me quema el culo! Tengo ganas de follar, follar con cualquier cachorro que se deje maltratar. Ven aquí, ciervo de piel blanca, ignorante del dolor, que te voy a hacer pasar pena. Y luego yo sé, luego yo voy a llorar. Yo voy a llorar tierra, llorar mar, llorar todas las verdades. Yo te ayudo, vida mía. ¿Tú qué? me vas a ayudar. Tú lo único que puedes es dejarte matar. Ich habe deine süße Stimme gehört. Und ich sage es, ich sollte deine Muskeln zwischen meinen Muskeln und meine Muskeln in deine Muskeln, in die Muskeln, die deinen Muskeln umgeben. Weiß soll es fließen mit Würde und sanft blaue Blumen öffnen sich in den Lüften, um den Gärten die Düfte zu schenken, die es braucht, um zu verwildern. Es verwildert mein Gemüt, es blüht und blüht und blüht und blüht, so rot, so rot, so rot. Komm in meinen Tod, wenn unter den Gräsern die Quallen schwimmen, mit den Haaren um dein Glied. Déjamela verlo. Was willst du? Déjame lamerlo eternamente. Lamer la vida. Gerade. Ich möchte diese Geradheit lecken. Mit meinen Tausenden von Zungen. Tausende Zungen. Kleine und große und noch kleinere. Kleine Zungen, wie aus flüssigem Silber verbrennen, den Mittelpunkt dieser kleinen Öffnung, von der du fließen lässt. Und es geht langsam, sachte, sachte auf, so langsam auf, so sachte auf, mit der Würde des Lebens, alles Leben. Mit der Würde des Lebens, habe ich in ti. Lo ves? Lo ves? Puede ser? Puede ser? Es el amanecer de la vida que regala paces de árboles a la puerta del sol. Déjame lamer tus cojones suaves, dulces, llenos de sudor, llenos de tierras aradas, de frutos maduros y recogidos, de olor a cultivo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guas! De ríos de amor, de tus hombros te duelen, sí siento dolor fuerte, especialmente en el izquierdo. A ver, déjame ver qué te ocurre, déjame ver, lo amasaré un poco, como el pan, Brot sind deine Schultern, Brot, ich esse es gern, Fleisch sind meine Schultern. Du legst es gern, das Fleisch, wenn die Tür hinter dir geschlossen ist und der Mond in deiner Brust sich einnistet, dass die Nachtigall voll Liebesverzweiflung nur noch schweigt. Dann, ja dann ist es um dich geschehen, denn ich alleine werde dich töten und du kommst freiwillig in meinen Körper. Nakov, komm und stai entre mis piernas. Komm und spring in diese Ewigkeit. Ewigkeit, halte dich fest an meinen Brüsten. Fühlst du unendlich groß die Einsamkeit? Lass deine Haare mit dem Wahnsinn spielen. Bald sind sie wieder dein. El agua de ese pozo es mejor que no bebas porque te puede hacer daño. ¿Por qué? Dicen que no es potable, ya que la ensuciaron. ¿Cómo puede alguien ensuciar este agua si es de montaña? Es que ensuciaron la montaña. ¿Cómo puede alguien ensuciar la montaña? Es que ensuciaron el aire que respiras. ¿Cómo puede alguien ensuciar el aire? Es que son ángeles de la muerte. Los ángeles de la muerte, ¿quiénes son? Ich habe den Hasen laufen sehen über die Wiese. Nein, ich weiß. So lass uns doch nicht streiten. Oder ist es deine Sehnsucht, die mit mir spricht? Lass doch den Hasen laufen. Lass ihn doch. Warum? Ich habe Lust auf Hunger. Und du? Solche Fragen waren keine Seltenheit in meinem Gemüt, als ich mir ausrechnete, wie viele Hasen wohl in dieser Zeit kopulieren würden. Viele, dachte ich, viele. Und ich nicht? Warum ich nicht? Jetzt möchte ich, dass du dich in zwei Teilen teilst und ein Teil davon Hase ist und läuft und läuft und läuft und läuft. So lange, so lange, so lange soll es laufen, so lange. Es ist ein dinosaurio del amor. Todo lo conocía, pero nunca lo decía. Solo se sabía y Carmen lo probó. Entrando en un cuarto oscuro lleno de cortinaje, el viejo con mucho guaje las tetas le acarició. No sigas, no sigas, que eso es deshonor para los hombres con decencia como lo soy yo. La vejez debe ser sabiduría y ese tonto la perdió. Si es que toca y con desmesurado control. ¿Qué cosas dices, ángel mío? ¿Qué mala suerte te doy? Carmen es mi destino. ¿Quién si no me enseñó? Aparta que mi nombre es Dios. He aquí al típico incestructor. Solange ihr Väter die Töchter, solange ihr Mütter den Sohn, solange gibt es keine Zukunft, solange keine Sonne am Horizont. Und der Himmel ist schwarz und ihr Eltern wisst genau warum. Und es dauert noch lange, so lange, bis ihr Väter nicht mehr die Töchter und ihr Mütter nicht mehr den Sohn. Und ihr wisst alle, was ich meine, denn ihr seid die Engel vom Tod. Der Tod erscheint uns oft als Leben, aber es ist der Tod. This is what I thought when I went and I saw the precious stones lying on your knees. The day is bright with light, my sweet pie, don't lie. I want to lie on your breast, on your chest, on your hair, to disappear in my soul. You want the hole in my brain to find the game to play this noon? Do not mention the moon. Please, it is the poet's disease. Let me lie, you try, and buy eine kleine Aufmerksamkeit eines Freundes. Möchte eine Liebesnacht mit uns genießen. Auf der Wiese, neben dem Fluss. Wer ist das? Er hat mir geholfen, dich hier rauszuholen. Er verzeiht dir nicht, dass du ihm zum Feigling gemacht hast. Er hasst dich, das kannst du ihm nicht verüben. Jetzt geht er unter und immer nimmt er einen mit. Heute bin ich dran. Der Garten des Bösen, es ist die Aufgabe der Philosophie und der Dichtung, ein Wort zu sagen, das den Anfang mit dem Ende verknüpfen könnte. Kann es sein, dass die Bäume immer wieder jung werden? Kann es sein, dass die Bäume immer wieder jung werden? Kann es sein, dass die Jahre immer wieder jung werden? Alles ist Tag und Nacht und dann wieder Tag. Alles! Alles, auch Tiere verändern sich nicht. Oder ist es nur dem Menschen nicht möglich, Anfang und Ende zu vereinen? Dem Menschen, was fehlt dem Menschen? Diese Menschen sind ganz einfach die Möglichkeit der Reife. Erwachsen müssen sie werden, die Menschen. Yeah. Eternantísimamente, mentísimamente todo. Ay, las manzanitas, los limoncitos, las verduritas, ay, las fresitas, las aceitunitas, ay, el coñito, las florecitas, las uvitas, ay, tu pitito que me da paz. Schau, ich brauche Leben, dein Leben, mein Leben. Ich brauche Leben. Schau, es ist fresslich. Ich bin ein Tierleben. Ich komme und ich fresse dein Leben auf. Yo soy la bestia, la gran bestia, la grandísima bestia, la enormísima bestia. Und jetzt kommt eine Geschichte, die geilt mich total auf. Weißt du noch, neben den Wiesen, hinter den Wiesen, unter den Wiesen, in den Wiesen, in deinen Wiesen? Ich stecke dir meine Hand so tief in deinen Arsch, dass ich sie vorne an deiner Spitze des Penises wieder herauslassen kann und damit diese Spritze zu streicheln, lecken. Auch lecken mit totaler Kraft, mit erdiger Kraft. Dabei ramme ich mich in deinen Körper, bis deine Lunge in Schreien platzt. Langsam tödlich kreisen meine Finger mitten in deine Nacht. So tiefe Nacht, so Nacht. Du Mond, werde voll und scheine deinen flüssigen Silberschein. Sanft tropft es an meinen Brüsten entlang. So lang, so langsam lang, so weißlich lang, so süßlich herbe lang, so lang. Ich zittere, schau, ich zittere, ich werde fallen in deinen Wahn. Ich zittere, Lust und Lust hat mich geschlachtet. Ach, dein Haar, dein verdammtes Haar, dein unmöglich verklebtes, nach Schweiß stinkendes Haar. Ich streife meinen nassen Körper daran. Ich bin toll, wütig, nahe dem Mord. Du bist sowieso fast tot. Ja, so willst du sein, wenn die Lichter dich einstreicheln, die des Zimmers. Ich will noch schneller sein, wenn die Laken des Bettes dich streicheln. Ich will noch schneller sein, wenn die Luft dich streichelt. Ich will noch schneller sein, wenn dein Kopf sich erschöpft hebt und deine Augen voller ermüdender Wollust mich flehen. Mach doch weiter, ich sterbe. Lass es sein, dieser Blick, dieser Blick, dieser Blick. Das ist wahre Ewigkeit. Cryptozoico, divino la oscuridad. Da fing es wahrlich an und die Zeit öffnete sich und ich musste die Unendlichkeit in 20 Teile teilen. Y las bolsas blancas protegen. Würmer regen sich in mir, Würmer mit der Erde in ewigem Liebesakt, langsam im nassen Sein, mud rising into my ear, with which I do not yet hear. Und tausende von Farnen leben dich, Atitokazia schwämme, Metazoengewebe. You are fucking with monsters. You are fucking every night with monsters. Of course you are ill. You are ill, sure. If you eat like an idiot, you are an idiot. Look, they are all together, all together. But there is one magic thing you will never understand. Evil is just an ununderstood power. Power you will never be able to use or possess. Power that is superior to all of your infantile dreams. He ahí vuestra miseria, que regaláis de generación a generación. Sencillamente vuestra falta de verdadera fuerza. Sois el pueblo de la muerte. Yo te saludo, presidente blanco, arcángel de la muerte, pues en eso consiste tu esclavitud. Dami baschi a milla, mil besos, due milla, tre milla, cuatro millones de besos, miles de baschi a milla. Dame, dame un beso, ven, ven, ven, ven, dame un beso, uno o dos, anda, ven, dame un beso, un besillo, chico, aunque estoy a casi nada, anda, anda ya, yo no doy besos de casi nada, anda, dame un besito, anda, ven, ven, ven aquí, yo no voy, pero entonces me das un beso, ya veremos, si vienes, dame un beso, bueno, ya estoy aquí, espera, espera. Anda, dame un beso, ven. Te levantas con una fuerza muscular. Salta chispa de la felicidad, porque ahora entre mis piernas explota la realidad. Coño de puertas abiertas, coño de copa de paz, coño de conocimiento, coño hazte respetar, coño geométrico. Molusca, molusca, molusca, molusca, molusca, molusca, molusca. Es el conocimiento de mi regazo. Und tausende von Farnen umgaben dich im Kenntnis meiner Vulva, Sacra Vulva. Die wahre Weisheit lässt den Dummen wissen, dass er auch weise ist. Das Schöne an Dummheit ist, dass es der Anfang der Weisheit ist. Dies ist möglicherweise die schwerste aller Übungen. Aber ich bin sicher, dass es noch viel schwerere Übungen gibt. When flowers do eat the air, then I do feel the good appetite, and I hope it is a good and tasty air. It is a beautiful air. I love roses, I adore roses, I adore roses. Sometimes I'm afraid they eat me, when I turn myself into water. I am water, I am water, I am totally water sometimes, in my best times, I suppose. Das ist eine Übung. Hablo de poseerte, hablo de tenerte entre mis brazos. Hablo de amarte, da igual quien seas, da igual como seas, da igual que me quieras o no, yo te tengo para amarte como el cáncer, amándote para morir y matar. Ese es el verdadero amor del que nadie quiere hablar, amor de la muerte, el amor que todos vosotros profesáis. Ich weiß es doch, ich sehe es in euren Augen, es ist so leicht für mich die Wahrheit aus euch herauszulocken. Macht, Macht, Macht! Durchficken, so pervers wie möglich, ihr Kinder des Inzest. Ein kleiner Blick in euren glitzernde Begierde verrät euch. Ich weiß es doch, ein bisschen Tod wollt ihr schmecken. Das ist die Sklaverei, in die euch eure inzestuösen Eltern hineinverkauft haben und die ihr weiterverkauft. Ich weiß, du würdest gerne an meiner Funz lecken, ein bisschen vom Saft des Lebens für dich auszusaugen. Abhängig bist du davon und es ist dir egal, woher es kommt. Ja, Frauen, ihr bedient in Habsucht eure Männer. Eure, welche Illusion, ihr habt euch nicht einmal selber. Du bist nur das, was der Penis deines Vaters in dich hineingepflanzt hat. Ich bin nicht schuldig, ich bin nicht schuldig. Ich habe Gott nicht getötet. Das hat er schon selbst gemacht, als er mit seinem Glied in mir drin war. Mein Volk spricht von Moral und Toleranz und Demut. Mein weißes Volk spricht von primitiven Völkern. Mein Volk sagt das Wort und ein Wicken laut, sehr laut, sehr laut. Mein Volk denkt, dass es Denker und Philosophen und weiße Männer und Frauen unter sich hat. Mein Volk, das weiße Volk, glaubt. Nein, weiß ich in der Wahrheit. Mein Volk tötet alles. Sich selbst. Was ist denn los mit meinem Volk? Mein Volk ist kein Volk, weil es tot ist. Es ist tot, totalmente muerto. Y aún así, estoy viva y respiro y tengo fuerzas para llorar. Pues sé que no existes, amado mío, que comete ilusión para tapar el genocidio de mi padre, matándome a mí. Matarás a todos los seres vivos. Du Vater, du Mutter, ihr habt mich getötet. Das ist mein Volk, ein Volk incestuöser Mörder. Und ihr wisst es und wollt es nicht wissen. Once I realized that I had only one life, just only one life. That morning, I woke up in paradise. In paradise, there is a tree, a spring. I had to work very hard sitting at the spring. Paradise is the place where I had to work the more than any another place before. This is a human being. This is a human being. This is a human being. This is a human being. A human being. This is a human being. This is a human being. This is a human being. This is a human being. Remember 10. Remember 9. Remember 8, remember 6, before remember 7, remember 5, remember 3, before remember 4, remember 2, remember 1, remember, remember you are a rose, remember you are a rose. Die Form ist in der Rose, des Klanges selig Bild. An mir gewinnt der Himmel ein Ton so lieb, so mild. Die Ewigkeit sich niederlegt an mein Gigantenschoß. Dies ist das Heiliglied der Dinosaurios. Remember you are a rose. Remember, you're a rose. Ich kann, ohne etwas zu fühlen, dir den Penis abhacken. Ich kann, ohne etwas zu fühlen, deine Arme abhacken. Ich kann, ohne etwas zu fühlen, deine Nase abhacken, sodass dein Blut mich beschmutzt. Ich ekle mich nicht vor deinem Schmutz. Ich weiß, dass wenn ich deinen Penis abhacke, du deinen Samen fließen sehen wirst. Es wird viel Samen fließen und gemischt mit deinem Blut. Ich werde dann Trauben, natürlich weiße Trauben, in die Blut- und Samenlarve hineinlegen. Ich werde die Vagina der Kuh streicheln, sodass ihre Säfte meine Hände benetzen. In meiner Hand liegt dann dein Samen, der Kuhsaft und dein Blut. Meine Spucke soll alles krönen, denn trinken werde ich das Gebräu. Zum Kotzen soll es für euch sein, denn die Lust ist angelernt und nicht neu. Und tausende von Äxte übernehmen deine Lust, und tausende von Schlangen verwandeln sich in euch. Das ist mein Volk, das Volk der Kindeskinder und Mörder und Blut, das heilige Volk. Treu soll ich meinem Volke sein, so seht doch. Wenn ich euch töte, dann bin ich treu. Ach, Schwester, was habe ich getan? Der Mond ist dunkel, die Sonne ist leif. Bremen, unsere Körper sind aus Heu, denn mit der Sonne brennt schnell und der Nacht. Ich bin blind geworden. Ich weiß nicht mehr, wo der Eingang ist. Ich suche und suche. Ich bin eine Maus, die glaubt, Gott zu sein. Ich sehe nichts, weil es nichts mehr zu sehen gibt, weil es nichts mehr zu finden ist. Wer bist du, Geliebte? Ich kenne deinen Namen. Convertirme en perro. Vulva sacra, vulva trilobita, vulva eterna, vulva santa, vulva milagrosa, vulva caliente, vulva obscura, vulva savia, vulva driopiteca, vulva proconsul, vulva oreopiteca, vulva ramapiteca, vulva habilis, vulva australopiteca africana, vulva erecta erecta, vulva erecta pekinensis. Today I was in a rose garden embracing a young tree. It moved with such a power while I was kissing it that I knew I was touching a real living soul. It shaked like an animal and I shaked with it. How can anybody cut a tree? Because this tree shaped like me. Eva de la pileta, yegua llena de espíritu por nacer, qué poco te conozco y hace cuánto que te dejé de conocer. Sabias y líneas de misterios de ancianidad, sabiduría rota, desprestigiada, porque era demasiado frágil. Lo más frágil es el amor dulce hacia sí misma. Y nosotros por débil lo queremos destruir cuando es realmente destino de vida. Somos los seres humanos más débiles que caminan sobre la faz de la tierra desde que existe la humanidad. Y todo por el afán de buscar lo más fuerte. ¿Cómo se nos pudo olvidar lo que realmente es fuerte, amado mío? ¿Cuál ha sido el gesto que nos hizo débiles ante la dependencia del miedo? ¿Quién fue el primero? ¿Quién nos quitó el camino de la fuerza natural para llevarnos por el sendero de la imaginación, tapándonos los ojos? ¿Quién fue el primero que usó la fuerza natural para llevarnos por el sendero de la imaginación? Tapándonos los ojos. ¿Quién fue el primero que usó la fuerza contra el más débil sin darse cuenta que el mismo destino debía hacerlo? ¿Dónde nos desamparó? tanto, ¿quién fue el primero que nos quitó el camino de la fuerza natural para llevarnos por el sendero de la imaginación, tapándonos los ojos? ¿Quién fue el primero que usó la fuerza natural para llevarnos por el sendero de la imaginación, tapándonos los ojos? ¿Quién fue el primero que usó la fuerza contra el más débil, sin darse cuenta que él mismo se debilitaba al hacerlo? ¿Dónde nos desamparó tanto la tierra y nuestros antepasados, que para que un hombre dijese muale guá? ¿Quién es el que exige respeto cuando nadie se lo puede dar? ¿Quién es el que exige respeto? Sí, es vale respeto eso, pero exigen respeto, lo exigen. Y lo más gracioso es que son nuestros ancianos los más irrespetuosos. Un niño tiene más respeto a la naturaleza que los ancianos, los ancianos. No hablemos de nuestros antepasados. Yo no, que se imaginarán que tienen además de tierra y cielo, porque deben de tenerlo en cuenta cuando están destruyendo. Wir haben nur die Erde, nur die Bäume, nur die Flüsse und die einzige Luft und das Wasser und eines, nur eines, immer dasselbe Wasser. Welche andere Fantasien seid ihr unterlegen, dass ihr glauben könnt, es gebe noch irgendetwas anderes? Du Mann, du hast nur den Baum und kein anderes. Aber ihr täuscht euch mit dem Begriff Evolution und träumt von besseren Zeiten. Was ich lieben kann, somit ist die Fremde nur angefangen, nur angefangen, nur angefangen, heute, hier, nur angefangen, dieses Lied zu singen, nur angefangen, dieses lange Lied zu singen, solo he empezado. Solo he empezado a cantar esta canción, traduzco para que me entiendan los otros. I have just begun to sing this song, this long song, long song, very long song, the longest song that I have ever sung before. This song, really long, really, realmente largo. Larguísimo, larguilísimo, larguilísimo. Ocaso de las alturas, es como las flores de colores malvas y lilas, que son colores de alturas santas, silencios máximos, de donde los dolores como neblinas se diluyen y pasan. Ich war auf diesem Berg, in der Spitze Europas, und die Schmerzen des Seins rasten lautlos als Nebelformationen an mir vorbei. Die Stille legte die Flügel meines aufgescheuchten Herzens nieder und sang mir das Lied der Liebe. Da erhoben sich meine Urahnen und flogen kreisend in den Lüften an des Seins über mir in meine Seele hinein, und ich bekam so viel Liebe, dass ich ohne Kraft in die Knie sank und nahe der Erde zu weinen mit verschleierten Augen nahm ich unfreiwillig die Wahrheit der reinen Liebe entgegen. Auf der Spitze Europas sprachen meine Urahnen zu mir. Ich habe es nicht gelernt, euch richtig anzureden. Ich habe es nicht gelernt, euch richtig zu respektieren. Ich weiß nicht, was Respekt ist, denn ich weiß nicht, was Liebe ist, und ich habe solche Angst, dass ich euch nicht verstehen kann. Ein roter Kreis mit roten Strahlen und innen rote Punkte. Aber die Erde rot oder trockenes Blutrot und daran vier Beinchen oder nur ein Schwanz. Du, wenn du leugnest, dass ein Tier Seele hat, dann lebst du in der Unwirklichkeit. Hey you! Hey you, what are you doing there? You're not supposed to be there. Hey you, get out! Get out! Get out of here, this is a holy place. And you are not supposed to be here. Not in the wrong way. You should know that. Get out of here, hey you! I'm telling you to get out. I demand you to get out. You do not play with me. This is a holy place, and I know the power. So get out. What an idiot. What an idiot. This is a woman's place. Nothing for you to look here. Hey, this can be bad for you. This can be dangerous for you. What an idiot! Hey, get out! Man, do you hear me? Get out! Serán pronto los días rojos, los días de sangre, los días realmente importantes para orar y entender. No dormir al lado de nadie, porque no es bueno ni para él ni para ti. No tocar las comidas o bebidas de nadie. Recluirse y disfrutar de una fuerza pura. Tough love. Días grandes y poderosos. Tonta la que lo ignore. Días de acumulación de grandes fuerzas. Tonta la que lo ignore. Días de pureza total y radical y claridad absoluta. Tonta la que lo ignore. Tonta la que no aprende a saber. Días de ser antena parabólica de universos llenos de vida. Viva. Viva. Viva la mujer. Viva la mujer. Viva la mujer. Viva la mujer, viva la mujer, viva la mujer. Rama de plata, tocinillo de cielo, cabello de ángel, espíritu puro por excelencia, ser vivo, y eso es ser, ser totalmente, totalmente rojo. Y ser millones de veces ser, ser, ser, ser, ser, totalmente ser. Leche frita con miel, picatostes con miel, o carne de membrillo, con queso manchego, o cuajada con almendras. ¡Viva la mujer! Cielo, flan de caramelo, nata con nueces, crema de limón, con hojas de menta, hojaldres, manchegos. Viva la mujer. Frutas con nata, pastitas de chocolate, buñuelos de viento, buñuelas de viento, buñuelas de viento. crema, crema de vainilla, pudding de chocolate, fresas con nata, peras al horno, manzana asada, plátano frito, melocotones relleno de nata, bizcocho, bizcocho de la madre Zeta, natilla, arroz con leche, una de arroz con leche, arroz con leche, arroz con leche, arroz con leche. Ich verwandle mich in dich, so kann ich lernen zu sein. Arroz con leche y viva la mujer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y ahora viene el dolor, ese que no duele ya tanto, porque lo entiendo y poco a poco lo voy salvando y dejará de doler y quizás llegue el verdadero placer. Y ahora no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. I smell well words of rain, words of wind, words of skins that I know. I smell well words of fire, words of earth, words of time that I know. I smell well words of pain, words of disease, words of death, words of lies that I know. I smell well words of homes, means I've grown. Linda, perdóname la vida dura que tuviste, también por mi culpa. My dear love, your life is worth a tree. That means your life is worthless. Or this tree is my beloved child.